Diese kleine Made jagte Gilgamesch mehr Angst ein als das Monster Humbaba. Gilgamesch erkannte, dass das, was Enkidu zugestoßen war, eines Tages auch ihm drohte. Er würde sterben und Maden würden seinen Körper fressen. Seine starken Arme, sein Gehirn und seine Nase. Was brachten ihm da sein ganzer Reichtum, seine Macht und sein Ruhm? Warum sollte er diesen Dingen nachjagen, wenn er sowieso als Madenfutter endete? Also fasste Gilgamesch einen Entschluss. Er würde den Tod besiegen. Er verließ Uruk und reiste von Land zu Land auf der Suche nach einem Weg, den Tod zu überwinden. Er begegnete vielen Gefahren, tötete noch mehr Ungeheuer, kämpfte gegen grässliche Skorpionmenschen und hörte schließlich von jemandem, der möglicherweise das Geheimnis des ewigen Lebens kannte. Der Mann hieß Utnapishtim und Inanna, An und alle anderen Götter liebten ihn so sehr, dass sie ihm Unsterblichkeit geschenkt hatten. Aber leider lebte Utnapishtim jenseits eines großen, unüberwindbaren Ozeans. Wenn man auch nur einen Tropfen des tödlichen Wassers berührte, starb man. Wie konnte Gilgamesch hinübergelangen? Zum Glück fand er einen neuen Freund, Oshanabi, der ein Boot hatte. Aber wie sollte er über das Wasser des Todes rudern, ohne es zu berühren oder auch nur einen Spritzer abzubekommen? Kurzerhand bastelte er aus seinem Hemd ein Segel, stellte sich ins Boot und benutzte seinen großen Körper und seine kräftigen Hände als Mast und Rah. So erfand Gilgamesch das erste Segelboot der Welt und überquerte damit das Wasser des Todes, ohne zu rudern und auch nur einmal nass zu werden. Als er schließlich bei Utnapishtim ankam und ihn nach dem Geheimnis des ewigen Lebens fragte, erzählte ihm Utnapishtim von einer Wunderpflanze, die auf dem Grund eines anderen Meeres wuchs, eines Meeres des Lebens. »Wenn du diese kleine Pflanze isst«, sagte Utnapishtim, »wirst du unsterblich. Aber Vorsicht, auf der ganzen Welt gibt es nur ein einziges Exemplar davon. Wenn du das Pflänzchen verlierst, hast du keine Chance mehr, dem Tod zu entkommen.« Gilgamesch band sich schwere Steine an die Füße und tauchte zum Grund des Meeres des Lebens hinab. Dort fand er die Pflanze, pflückte sie und brachte sie an Land. Doch gerade als er sie sich in den Mund stecken wollte, wurde er ganz kurz abgelenkt. Und genau in dem Moment schnappte sich eine Schlange die Pflanze und verschlang sie. Sofort häutete und verjüngte sich das Reptil und lebte ewig weiter, während Gilgamesch mit leeren Händen nach Uruk zurückkehrte. Erst da begriff er, dass er es nicht schaffen würde, dem Tod zu entkommen. Kein Mensch kann den Tod besiegen. Niemand kann die Zeit anhalten. Niemand kann den Wandel verhindern. Genau wie Gilgamesch starb schließlich auch die Stadt Uruk. Die Straßen verwaisten, die Gebäude verfielen. Heute lebt dort niemand mehr, mal abgesehen von ein paar Spinnen, Skorpionen, Eidechsen und Archäologen. Die Archäologen graben in den Ruinen nach alten Schätzen, wie zum Beispiel den Tontafeln mit der Gilgamesch-Geschichte. Obwohl Uruk also nicht mehr existiert, hat es uns ein paar wichtige Geschenke hinterlassen. Nicht nur die Geschichte von Gilgamesch, sondern auch die Schrift selbst. Denn die wurde in Uruk erfunden. Dank der Uruker kannst du heutzutage E-Mails, Websites, Zeitungen und Bücher lesen.